السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعم الله سيس على بام سيس فم هاتسيكن الله سيس من هاي البام هاتسيكايت ان بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. بيتن الله سبحانه وتعالى dass er diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht und dass er uns unser Wissen vermehrt und unseren Iman stärkt, sodass wir aus dieser Sitzung hervorgehen mit mehr Wissen, als wir hineingegangen sind. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Sünden vergeben und unsere Absichten stärken und unseren Iman stärken. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah mit einer neuen Unterrichtsreihe beginnen und auf dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Sitzungen segnet. Und wir werden heute inshallah mit einer Einführung zu dieser neuen Serie machen, dann eine Einführung dazu machen, um die Rahmenbedingungen zu klären und auch die Unterrichtsmethodik zu erläutern und auch die Bedingungen zur Teilnahme und wie man am besten lernt und wiederholt in Bezug auf dieses Thema. Zunächst einmal allgemein, liebe Geschwister, das Streben nach Wissen ist einer der Ibadah, ist eine Ibadah. Das Streben nach religiösem Wissen ist eine Ibadah und gehört auch zu den edelsten Ibadat überhaupt, aus dem einfachen Grund, dass es viele Hinweise gibt im Koran und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass diejenigen Menschen, die Wissen haben, die gelehrt sind, über den anderen Menschen stehen bei Allah. Denn Allah sagte: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. So wird Allah diejenigen von euch, die glauben, und diejenigen, die Wissen besitzen, um Rangstufen erhöhen. Und auch hier sehen wir, der Iman ist vorne dran, aber das Wissen ist eines der wesentlichen Gründe, warum Menschen übereinander gestellt werden. Das gilt natürlich auch für weltliches Wissen. Wir wissen, Wissen ist Macht, wie man sagt, und auch in der Religion ist Wissen eine Art der Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala, weil du dadurch lernst, wie du Allah azza wa jal zu dienen hast, damit du das gemäß der Sunna machst und damit du das nicht gemäß einer Bid'a machst und damit du das auf die vollkommene Art und Weise machst. Denn wie viele Menschen machen ihre Gebete oder ihren Wudu und ihren Rusl und so weiter und so fort und sie unterlassen Sunna, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, durch die sie viel mehr Belohnung hätten bekommen können, durch einfache Sachen. Das Wissen, liebe Geschwister, ist Grund dafür, dass der Mensch gottesfürchtig wird. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran al-Karim: Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Besonders diejenigen fürchten Allah, die gelehrt sind. Oder besonders die Gelehrten sind diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Man kann auch übersetzen und sagen: Nur diejenigen, die gelehrt sind, fürchten Allah subhanahu wa ta'ala. Und beides ist verständlich, beides ist logisch nachzuvollziehen, denn Allah Azza wa Jal, je mehr du ihn kennenlernst, desto größer wird deine Furcht vor ihm sein. Und mit Furcht meinen wir natürlich auch die Sache mit dem Herzen, aber auch die Umsetzung davon. Das heißt, wenn du einer verbotenen Handlung aus dem Weg gehst, weil du weißt, dass sie verboten ist, das ist die praktische Umsetzung von der Gott, oder das ist das, was man als Gottesfurcht bezeichnet. Der weitere riesige Vorteil vom Wissen gegenüber anderen Ibadat ist, und diese Sache kann man ausnutzen, wenn es darauf ankommt, dass man nur eine Sache machen kann. Welche Sache zieht man der anderen vor? Dann natürlich gelten Pflichten, gelten vor freiwilligen Sachen. Das ist klar. Deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn die Iqama ausgerufen wird, dann darf kein Gebet verrichtet werden, außer dem in Klammern anstehenden, Klammer zu, Pflichtgebet. Und warum? Weil man nicht seine Zeit verbringen soll in einem freiwilligen Gebet, wenn man stattdessen ein wertvolleres, ein Pflichtgebet verrichten könnte. Das Wissen, natürlich davon gibt es Teile, die verpflichtend sind und es gibt Teile, die nicht verpflichtend sind. Und sicherlich werden wir beide Teile umfassen, in dem Sinne, dass wir nicht nur uns unterhalten über das, was man wirklich wissen muss, sondern mehr als das. Denn das, was man wirklich wissen muss, das ist meistens sehr wenig und lernt man sowieso entweder von den Eltern oder von der Gesellschaft, in der man lebt, und das kriegt man im Allgemeinen mit. Aber wir wollen nach Vollkommenheit streben, und deswegen beschäftigen wir uns auch mit demjenigen Teil, der nicht verpflichtend ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat diejenigen Menschen, die nach Wissen streben, auserwählt von allen anderen. Genauso wie er Muhammad sallallahu alaihi wasallam auserwählt hat mit Al-Wahi. Und deswegen gehört es zur Dankbarkeit Allah azza wa jalla gegenüber, dass er, wenn er dir diese Gunst erwiesen hat, dich auszuwählen, nach Wissen zu streben, nach nützlichem Wissen, es gibt auch nicht nützliches Wissen. Wenn er dich schon ausgewählt hat für nützliches Wissen, dann gehört es dazu, dass wir Allah Dankbarkeit zeigen, indem wir in erster Linie die richtige Absicht haben. Das ist die erste Bedingung für den Erfolg, ist, dass man die richtige Absicht hat. Warum bist du hier? Warum hast du heute am Unterricht teilgenommen? Was ist dein Ziel? Dein Ziel sollte einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala sein und sonst niemand. Dein Ziel sollte nicht sein, dass du eines Tages sozusagen, damit die Leute eines Tages mit dem Finger auf dich zeigen und sagen, diese Person ist ein Gelehrter oder diese Person hat Wissen. Denn wenn das dein Ziel ist, dann gehörst du zu den ersten der drei Kategorien von Menschen, für die die Hölle angeheizt wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Insofern ist der Ikhlas, diese Aufrichtigkeit Allah gegenüber, das ist das Wichtigste, das ist die wichtigste Bedingung. Weil diese Bedingung ist eine Bedingung, die man immer wieder in Erinnerung rufen muss. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, bevor ich zu einer Sitzung gehe, in der Allahs Religion gelehrt wird, was meine Absicht eigentlich dahinter ist. Denn die kann sich ja ändern. Es kann ja im Laufe der Zeit, sie kann sich verschlechtern, aber sie kann sich natürlich auch im Laufe der Zeit verbessern. Und diese Bedingung, Al-Ikhlas, ist eine Bedingung oder ist eine Erinnerung, an die sich der gläubige Mensch immer wieder gerne erinnern lässt. Weil er weiß, dass das die wesentliche Voraussetzung ist dafür, dass die Taten überhaupt angenommen werden. Das ist die wesentliche Voraussetzung überhaupt, dass die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala angenommen werden. Wir haben ja zwei wesentliche Voraussetzungen. Einmal den Ikhlas und einmal die Nachahmung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber der Ikhlas ist noch wichtiger. Der Ikhlas ist noch wichtiger, weil es kann sein, wie manche Ulama gesagt haben, es kann sein, dass ich Ikhlas habe und aus Unwissenheit Allah subhanahu wa ta'ala auf eine Art und Weise dienen, die eigentlich mit der Sunna überhaupt nicht übereinstimmt, aber aufgrund meiner Absicht ich trotzdem belohnt werde, es für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht zu haben. Das kann in bestimmten Fällen so sein, gerade wie wenn eine Person unwissend ist. Ja? Und, aber umgekehrt, das kann nicht sein. Also es kann nicht sein, dass eine Person etwas macht für jemanden anderes außer Allah azza wa jal und dafür danach belohnt wird für diese Tat, die sie begangen hat. In Klammern natürlich, wenn sie Tauba gemacht hat, das ist ein anderer Fall. Aber das ist ganz wichtig zu wissen, dass der Ikhlas, liebe Geschwister, ist eine Sache, die Allah subhanahu wa ta'ala im Koran in mehr als einer Ayah erwähnt hat. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Sunna ebenfalls. Und sie ist so wichtig, dass der Imam al-Bukhari, rahimahullah, sein Sahih-Werk mit diesem Hadith eröffnet hat. Mit dem Hadith über die Taten, dass sie eben von der Absicht abhängen, dass jeder Mensch das bekommen wird, was er beabsichtigt hat. Und an dieser Absicht, liebe Geschwister, sie ist auch deswegen so wichtig, nicht nur, dass die Tat angenommen wird, sondern von ihr hängt auch die Größe der Belohnung ab. Denn stellt euch vor, zwei Personen. Die eine Person läuft auf der Straße und möchte einen störenden Gegenstand wegräumen. Stellt euch vor, er fährt mit dem Auto und er möchte einen Ast aus dem Weg, er kann nicht weiterfahren mit seinem Auto und er ärgert sich darüber und steigt aus und macht diesen Ast beiseite, damit er vorbeifahren kann. Das ist die erste Absicht, die jemand haben könnte. Was haltet ihr aber von der nächsten Absicht? Eine Person, die sich sagt, Moment, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, dass das Wegräumen von störenden Gegenständen vom Weg zum Iman gehört. Also mache ich das als eine Annäherung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Zweifellos ist diese Tat wertvoller, weil sie hier noch ihr Herz mit eingeschaltet hat. Und sie wird nicht nur für die Tat belohnt, die sie mit ihren Händen begangen hat, sondern auch die Tat belohnt, die sie mit ihrem Herzen begangen hat. Und das reinigt ja das Herz. Dann die dritte Person, sie macht etwas ganz Besonderes und sie übersteigt und überholt die ersten beiden um Rangstufen. Sie sagt sich, ich räume diesen störenden Gegenstand aus dem Weg, damit kein Mensch sich daran verletzen kann, damit jeder Mensch, der nach mir kommt, hier problemlos vorbeifahren kann. Insofern hat sie sozusagen nicht sich selbst nur etwas Gutes getan, sondern allen Menschen, solange dieser Weg existiert und solange diese Menschen dort noch verweilen. Ja? Und deswegen diese Absicht zu haben, das kann man übertragen auf sicherlich auch viele Beispiele. Es gibt sehr viele Beispiele, um das auszuweiten, aber der Grundsatz lautet, dass die Absicht an sich, sie ist oft der Grund dafür, warum dieser Person zum Beispiel alle ihre Sünden vergeben worden ist, weil sie einfach eine Absicht hatte, die viel wertvoller ist und viel besser ist als andere Personen. Das heißt, zwei Personen machen die gleiche Tat, aber der eine, bei ihm kommt das vom tiefsten Herzen und der andere macht das sozusagen als Nachahmung. Ja? Was sicherlich auch gut sein kann, aber es ist nicht so, wie wenn es vom tiefsten Herzen kommt. Und darauf weist natürlich auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, wo er gesagt hat, sinngemäß, dass diejenige Person wird am meisten haben von meiner Fürsprache, von meiner Shafa'a, die La ilaha illallah von tiefstem Herzen gesagt hat. Weil La ilaha illallah, jeder sagt das. Jeder von uns sagt das. Ja? Nur, von welchem Teil des Herzens das kommt, das ist wie gesagt etwas anderes. Der eine sagt es und meint es, der andere sagt es, weil er es gehört hat. Der andere sagt es und meint es und fühlt auch, warum Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Ilah ist und so weiter und so fort. Eine weitere wichtige Bedingung neben dem Ikhlas für den Erfolg ist, dass man nicht nur die Absicht hat, das für Allah zu tun, sondern das ist wie gesagt auch wieder eine Sache, die Absicht stärkt und die Tat, die Belohnung erhöht, indem man, liebe Geschwister, die Absicht hat, auch danach zu handeln. Das heißt, ich lerne etwas, du musst dir ganz bewusst sein. Warum gehst du in einen islamischen Unterricht? Sowieso sollst du nur in einen islamischen Unterricht gehen, mit der Absicht, von dieser Person was zu profitieren. Weil wenn du überzeugt bist, dass diese Person dir nichts geben kann, oder du überzeugt bist, dass diese Person, dass du wissensreicher bist als er, dann wirst du von der Person nichts profitieren, logischerweise. Ja? Deswegen, und du sollst ja auch nicht von jemandem lernen, wo du nicht überzeugt bist, dass er dir etwas beibringen kann, dass er dir auch authentisches Wissen geben kann. Ja? Weil das sollst du dir vorher im Klaren sein. Nicht, dass du etwas lernst und nachher stellt sich heraus, das war ja vieles falsch von dem, was ich gelernt habe. Ja? Deswegen ist es wichtig, das natürlich für sich persönlich im Vornherein abzuklären. Wir sehen nämlich, an Geschwistern, die an Unterrichten teilnehmen, erkennt man, ob die Person das, was sie gehört hat, umsetzt oder nicht. Gerade bei praktischen Beispielen, im ersten natürlich das Gebet, weil da sieht man sich am meisten in der Moschee, da sieht man eine Person, ja, wie betet sie denn? Jeder beobachtet ab und zu mal den anderen und sieht, was macht er eigentlich, wie handelt er, wie betet er, spielt er die ganze Zeit an seinen Klamotten rum oder ist er beschäftigt, spielt er an seinem Bart rum oder hat er seine Hände übereinander oder schaut er auf den Boden vor sich oder schaut er nach links und nach rechts und ist abgelenkt. Ja? Oder er persönlich weiß für sich, weiß er, was er eigentlich aufsagt in seinem Gebet oder weiß er das nicht. Ja? Und deswegen all diese Sachen, liebe Geschwister, die sollen ja geklärt werden oder sollen verbessert werden, dadurch, dass man am Unterricht teilnimmt. Wir wollen ja nicht hier etwas Theoretisches lernen und nachher nicht umsetzen, sondern du sollst das Erste, was du machst, wenn du etwas gehört hast, sollst es versuchen umzusetzen. Sogar manche Gelehrte, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, oder manche Hadith überliefert, was er gesagt, sie haben, und das wird auch über Imam Ahmad, rahimahullah, erzählt, dass er jeden Hadith, den er irgendwo mal gehört hat, versucht hat, einmal wenigstens in seinem Leben umzusetzen. Ja? Also du hast vielleicht gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam etwas Bestimmtes gemacht hat, dann versuchst du es auch so zu machen, wenigstens einmal, damit du ja mal Qiyamah zu denjenigen Menschen gehörst, die diesen Hadith auch umgesetzt haben. Ja, und wenn es nur einmal gewesen ist, okay? Weil es gab ja auch freiwillige Sachen, die auch freiwillige Sachen. Einfaches Beispiel, zum Beispiel, du hast gehört, dass Abu Bakr radiallahu anhu sein gesamtes Vermögen ausgegeben hat für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Dann wie wäre es, wenn du das auch einmal machst? Weil erst dann, du wirst natürlich nicht arm werden, brauchst du keine Sorgen machen. Arm wird man nicht werden, sonst wäre er auch arm geworden. Aber dann fühlst du erst, was er gemacht hat, wie er sich gefühlt hat, und dann weißt du erst, wie wertvoll es ist, das, was er gemacht hat, welche Überwindung das kostet hat, so etwas zu machen, und dann weißt du auch, warum diese Person so eine hohe Stellung in unserer Religion bekommen hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm und allen anderen Sahaba zufrieden sein. Das heißt also, dass man das, was man gelernt hat, umsetzt. Ansonsten soll man sich überlegen, wofür lernt man das? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ. Das heißt, und der Koran, das ist ein Ausschnitt aus einem Hadith, der Koran ist entweder ein Argument für dich oder ein Argument gegen dich. Und das gilt, damit ist nicht nur der Koran gemeint, das ganze Gesetz des Islam ist damit gemeint. Die ganze, Islam, die ganze Offenbarung ist entweder ein Argument für dich oder ein Argument gegen dich. Das heißt, wenn du es gut umsetzt, weil der Koran wird Yawm al-Qiyamah als Fürsprecher für dich kommen, wie es im Koran heißt, wie es in der Sunna heißt. Das heißt, wenn jemand nach dem Koran gehandelt hat, dann wird er Yawm al-Qiyamah, auch wenn er Sachen falsch gemacht hat, jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch hat Sünden, aber der Koran wird dich verteidigen und Fürsprache einlegen, bis du ins Paradies eingehst. Und diese Sache ist natürlich eine edle Sache, und diese Fürsprache des Koran wird angenommen werden, hundertprozentig, weil die Worte sind die Worte Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Und deswegen ist es so, als würde Allah subhanahu wa ta'ala für sich selbst Fürsprache einlegen, und insofern braucht man sich da keine Sorgen machen. Deswegen gilt es, dass man so viel wie möglich umsetzt, auf die beste Art und Weise, und danach verlässt man sich auf Allah subhanahu wa ta'ala, weil mehr als das kann man nicht machen. Ein weiterer Punkt, der sehr wichtig ist, der auch schon angeschnitten worden ist, ist die Sache, von wem man lernt, von wem man seine Religion lernt. Denn wenn wir in der Vergangenheit uns anschauen, wie die Menschen ihre Religion gelernt haben, dann ist es eine ganz deutliche Sache. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, von wem hat er seine Religion gelernt? Ihm hat sie Jibril beigebracht. Und Jibril alaihi salam hat das Wissen erhalten von Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist die Quelle subhanahu wa ta'ala von allem Wissen. Und von wem haben die Sahaba radiallahu anhum ihre Religion gelernt? Von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vom Lehrer aller Lehrer der Menschheit. Ja? Insofern haben sie die richtige Quelle gesucht. Die Sahaba hätten auch die Religion erlernen können von, haben sie natürlich teilweise auch, ja. Aber im Wesentlichen haben sie, also ich meine, sie hätten natürlich die Religion auch erlernen können von Leuten, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen waren. Was sie auch teilweise natürlich gemacht haben, weil man kann den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht in jeder Kleinigkeit fragen. Ja, da kann nicht jede Person kann vorbeikommen und alles fragen, weil sonst hat er nachher keine Zeit mehr für sich und für seine Familie, logischerweise. Ja. Das heißt also, die Leute, wie sie das Gebet gelernt haben, ist automatisch durch Sehen, durch Hören und auch durch Beobachten anderer Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber im Wesentlichen ist die Quelle unser Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dann, wenn wir weiterschauen in der Generation der Tabi'in, von wem haben sie ihre Religion gelernt? Von den Sahaba radiallahu anhum. Also haben sie sich auch wiederum die besten Menschen ausgewählt, um ihre Religion zu lernen. Richtig? Dann die Atba' al-Tabi'in, das ist die Generation nach den Tabi'un. Das ist die Sahaba, die erste Generation, dann kommen die Tabi'un, dann die Atba' al-Tabi'un. Natürlich mit Generationen sind hier nicht 100 Jahre gemeint, sondern eher so, also nicht Jahrhunderte gemeint, sondern eher sowas um die 30 Jahre. Okay? Insofern, also gibt es natürlich auch Stufen und Unterstufen bei diesen Generationen, aber grob gesehen, die Atba' al-Tabi'in, das sind die Generation nach den Tabi'un, auch wiederum haben sie ihre Religion gelernt von den Tabi'un und so weiter. Und genauso wir heutzutage sollen möglichst darauf achten, dass wir unsere Religion von so weit wie möglich von der Quelle erlernen. So weit wie möglich von der Quelle erlernen. Und das macht man auch beim Koran al-Karim. Wenn jemand den Koran al-Karim lernen möchte, dann geht er zu derjenigen Person in erster Linie, die am richtigsten lesen kann. Und wenn es verschiedene Personen gibt, die richtig und gut lesen können, dann sucht er sich diejenige Person aus, die am wenigsten Personen hat in ihrer Überlieferungskette zwischen sich und dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ja, weil das ist, man strebt nach Vollkommenheit, logischerweise, wenn ich die Wahl habe. Und genau das gleiche gilt bei allen anderen religiösen Wissenschaften. Man sucht sich die Person aus, von der man die in seinem Umfeld ist, in seiner Gegend ist. Und heutzutage, alhamdulillah, ist natürlich durch die Technik sehr einfach gemacht worden. Man kann von Ulama sehr einfach profitieren. Und man strebt nach denjenigen Personen, die man am für vertrauenswürdigsten und am gelehrtesten hält. Weil sonst verschwendet man seine Zeit. Ich versuche ja, auf Deutsch sagt man, zwei Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen. Auf dem Arabischen sagt man, ich versuche zwei Vögel mit einem Stein zu schlagen. Ja, ist ein bisschen brutaler. Das heißt, man versucht nicht nur das Wissen zu lernen, sondern auch gleich richtig, wie es im Endeffekt sein wird. Weil ich möchte ja im Laufe meines Lebens möglichst wenig meine Meinung revidieren müssen. Weil wenn ich meine Religion lerne von einer Person, die sich so auskennt, aber doch nicht so richtig, ja, dann lerne ich etwas und im Laufe der Zeit merke ich, das muss ich ändern, das muss ich ändern, das muss ich ändern, dann spare ich mir das, indem ich lieber gleich nach Vollkommenheit strebe, soweit es natürlich möglich ist. Und dann sollte man natürlich auch streben nach einer Person, die hat einen riesigen Vorteil, wenn die Person lebendig ist. Also im Sinne von, natürlich die Bücher der verstorbenen Gelehrten, die sind vorhanden, alhamdulillah. Man kann auch davon profitieren, man soll auch davon profitieren. Aber das Problem ist, nicht jedes Buch ist für dich ideal und nicht jedes Buch ist geschrieben für dich. Und Klammer auf, nicht jedes Buch ist in deiner Sprache vorhanden, sowieso nicht, okay? Deswegen soll man auch möglichst einen lebendigen Gelehrten aussuchen, damit man ihm seine Fragen stellen kann. Ja, weil jede Person in seinem Umfeld redet mit den Menschen, auch die Gelehrten sind ja ein Teil der Gesellschaft. Das heißt, die werden ja so sprechen, wie die anderen Menschen ebenfalls sprechen, sich auch ähnlich verhalten. Und deswegen wissen sie am besten, wie sie mit den Leuten in ihrer Umgebung umgehen können. Und deswegen sieht man auch, wie auch in dem Text, den wir inshallah durchnehmen werden, dass die Gelehrten darauf geachtet haben, wer vor ihnen sitzt. Wer vor ihnen sitzt. Sie haben sehr darauf geachtet, bei der Unterrichtsgestaltung, was braucht derjenige, der vor mir sitzt. Denn man kann ein Thema immer ausweiten, man kann ein Thema aber auch klein halten. Ja, also, so viel zu der Angelegenheit, von wem man lernt. Jetzt sollte man wissen, liebe Geschwister, dass wenn man seine Religion erlernt, dass es jemanden gibt oder sogar viele Menschen gibt, die einem versuchen, Steine in den Weg zu legen. Das heißt, es wird nicht so einfach sein, dass du immer von jeder Seite unterstützt wirst, um deine Religion zu erlernen. Es ist zwar ein idealer Fall, aber er ist nicht immer realistisch. Und zu den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, gehört gehört zum Beispiel das Umfeld, in dem man lebt. Das heißt, die eigene Familie. Nicht nur im negativen Sinne. Ich meine, jede Abhaltung von Gutem ist natürlich was Schlechtes, aber die eigene Familie, die einen vielleicht braucht. Die eigenen Eltern, die einen vielleicht brauchen. Und wenn es noch schlechter ist, vielleicht die Eltern, die einen abhalten vom Streben nach, das gibt es auch. Dann der Rizq, die Versorgung, nach der man strebt. Das heißt, man hat entweder eine Ausbildung oder eine Arbeit und so weiter und so fort. Das heißt, all diese Dinge sind Dinge, die einen ablenken. Und dann sowieso natürlich auch die anderen Ablenkungen, die es im Umfeld gibt. Verbotene Dinge, die einen ablenken. Denn jede verbotene Sache versucht einen von dem abzubringen, was Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt hat. Und es gibt Menschen, die sich sogar, möge Allah uns davor bewahren, lustig machen über Leute, die nach Wissen streben, die spotten. Es gibt Leute, die über die Religion spotten, sogar Leute, die sich Muslime nennen. Ja? Insofern gibt es sehr viele Ablenkungen in deiner eigenen Umgebung, die alle versuchen, dich davon abzubringen, deine Religion zu erlernen und natürlich auch umzusetzen. Jeder von uns kennt das Beispiel, dass er irgendetwas neu gelernt hat und das will er jetzt umsetzen, entgegen dem, was in seiner in seinem Umfeld gang und gäbe ist, entgegen dem, was in seiner Gesellschaft gang und gäbe ist. Und das ist nicht so einfach. Das ist alles eine Art von Fitna, alles eine Art Fatana, heißt verführen. Das heißt, bringt dich vom Weg ab. Jede Fitna versucht dich vom richtigen Weg abzubringen. Und deswegen gilt einfach, dass man dementsprechend viel Geduld vorbereiten muss für diese Situation. Und es ist natürlich immer einfacher, wenn man weiß, dass das auf einen zukommt. Wenn man weiß, eine Ablenkung ist auch zum Beispiel die Lust, die man verliert. Am Anfang, man ist motiviert, nach Wissen zu streben. Man liest ein Buch, man ist sehr motiviert, darin zu lesen. Aber in der Seite 330 dann irgendwann mal vergeht einem diese Eifer, den man am Anfang verspürt hat, ja, der lässt nach. Und auch die Sache muss man sich darauf vorbereiten, dass man eben zum Beispiel weiß, dass diese Phase wird kommen, aber dass man sich in Erinnerung ruft, dass die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala riesig ist, dass man sich in Erinnerung ruft, dass das Ende für einen gut sein wird, dass man viel mehr davon haben wird, wenn man Geduld zeigt bis zum Ende, als wenn man mittendrin aufgibt. Aufgeben, die meisten Menschen geben auf, du willst aber nicht so sein wie die meisten Menschen. Insofern, liebe Geschwister, ist es wichtig zu wissen, dass auf einen diese Art Prüfungen auf jeden Fall warten und die einen zu einem kommen werden. Es wird Themen geben, die man nicht richtig versteht, und dann kommt die erste Einflüsterung schon, die Waswasa, die zu einem sagt, du hast das nicht richtig verstanden, du verstehst sowieso nichts. Deswegen gib lieber auf, lass das lieber für andere Menschen, die sich besser auskennen, wer bist du. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann wirst du das danach auch nicht verstehen, weil das eine ist auf dem anderen aufkommt und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Art Einflüsterungen, die der Shaitan parat hat, die nicht neu sind, aber er wendet sie immer wieder an. Deswegen ist es gut, dass man sich dagegen durch Wissen impft. Auch die Zeit, die man hat, ist gering. Und deswegen, je nachdem wie viel Zeit man hat, soll man dem Wissen Zeit geben. Je nachdem, wie viel Zeit man hat, soll man dem Wissen Zeit geben. Und das haben ja auch die Gelehrten ausführlich erwähnt, ausdrücklich erwähnt. Das heißt, wenn man weiß, dass man wenig Zeit hat, dann soll man sich von dem Wissen das nehmen, was wirklich nötig ist. Und nur so viel nehmen, wie man wirklich braucht. Ja? Und warum? Weil manche Menschen, sie haben wenig Zeit, sie beschäftigen sich auch mit ihrer Religion viel, sie lernen ihre Religion, sie sitzen und unterhalten sich über den Islam, aber sie unterhalten sich über Dinge, die absolut irrelevant sind, Dinge, die unwesentlich sind. Ja, es gibt viele Geschwister Muslime, die sitzen beim Tee, beim Kaffee oder weiß ich was, oder am Essen oder mit ihren Freunden zusammen, unterhalten sich über islamische Themen. Aber diese islamische Themen sind nicht relevant für ihren Alltag. Ja, sie unterhalten sich zum Beispiel über bestimmte Begebenheiten, bestimmte Geschichten und Details davon. Ihr kennt immer das berühmte Beispiel, wenn jemand zum Beispiel fragt, ja, wie heißt es, in der Geschichte im Surat al-Kahf, wo es um die Leute geht, die in der Höhle, wie heißt es, da 300 Jahre ungefähr verweilt haben, und dann, da war ein Hund mit ihnen dabei. Und dann fragt jemand zum Beispiel, wie hieß denn eigentlich der Hund, der bei denen dabei war? Ja? Also Fragen werden gestellt, die absolut egal sind, oder sie beschäftigen sich damit, die Person, die Musa getroffen hat, ja, in Surat al-Qasas, und dessen Tochter er geheiratet hat, war das jetzt der Prophet Shu'aib oder war das nicht der Prophet Shu'aib? Ja? Vollkommen irrelevant. Beschäftige dich um die Sura und lerne lieber daraus, dass man als Mahr, als Brautgabe, eine Leistung auch vollbringen darf, statt dass man Geld zahlt. Ja? Das ist für den Fiqh viel interessanter, ja? Weil wenn du nämlich kein Geld hast, dann kannst du wenigstens eine Leistung vollbringen. Ein Mann ist solch Elektriker und möchte eine Frau heiraten, und dann sagt er zu ihr, okay, ich repariere dir deine Lampe zum Beispiel als Brautgabe, ja? Statt dass er ihr Geld gibt. Ja? Das ist viel interessanter für den Fiqh, als dass man sich beschäftigt mit den Namen des Schwiegervaters von Musa alayhi salatu wassalam. Aber sowas findet man sehr, sehr oft wieder. Sehr, sehr oft wieder. Sie sollen sich beschäftigen mit Themen, die nicht nur zweitrangig sind, sondern die eigentlich überhaupt gar nicht rangig sind, weil die haben mit dem Alltag, sie haben davon gibt es keinen großen Nutzen. Deswegen gibt es einen Grundsatz, den nennt man, es ist ein Sprichwort, mehr oder weniger auf Arabisch, der heißt sinngemäß, wenn du dem Wissen deine gesamte Zeit gibst, dann gibt es dir einen Teil davon. Ja? Wenn du dem Wissen deine ganze Zeit investierst, dein ganzes Leben investierst in das Streben nach Wissen, was ist das Resultat davon? Du kriegst einen Teil vom Wissen. Okay? Und deswegen, wenn du dem Wissen wenig Zeit investierst, wenig Zeit gibst, dann kriegst du gar nichts davon. Oder noch weniger davon. Ja? Damit soll gesagt werden, das Wissen ist sowieso riesig groß. Und deswegen, kein Mensch kann das gesamte Wissen für sich. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das, was Allah ihm gelehrt hat, der hat das nicht gelernt, indem er saß und ein Buch gelesen hat. Weil auf diese Art und Weise kommst du nicht schnell voran. Und dann wirst du auch innerhalb von 23 Jahren nicht das lernen, was er gelernt hat, sallallahu alaihi wasallam. Aber unser einer hat keine andere Methode, als dass er Bücher aufsteckt und hört, was Vorträge anhört und so weiter. Wir haben keine andere Möglichkeit. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Wahi bekommen. Und das ist eine, wie gesagt, eine geheime Art und Weise der Übertragungs-, der Informationsübermittlung, die wir nicht kennen, wie das funktioniert. Aber in einem Augenblick hat er so viel Wissen bekommen, für das du Jahrzehnte vielleicht brauchst, um das anzustreben. Jahrzehnte nicht übertrieben, weil wenn er eine Sura bekommen hat wie Surat al-Baqarah, den größten Teil davon in einem Augenblick, guck mal, was da alles in Informationen drin steckt, wann willst du das alles gelernt haben? Und manche Sahaba haben Jahre gebraucht, um diese Sura auswendig zu lernen, weil sie nicht nur das auswendig gelernt haben, sondern dazu auch natürlich die Bedeutung dazu gelernt haben. Ja? Insofern, je mehr Zeit du dem Wissen gibst, desto mehr wirst du am Ende davon profitieren. Und hier kommt natürlich ein Konflikt, der auftaucht. Der Konflikt lautet, wem gebe ich Priorität? Wem gebe ich Priorität? Jeder von uns muss leben, muss essen und muss trinken. Ja? Aber es gibt manche Menschen, sie kämpfen ums Überleben. Das heißt, sie arbeiten und können sich gerade über die Runden halten. Von der Person kannst du nicht verlangen, dass er noch weniger machen soll, oder? Aber es gibt Menschen, die mehr machen, als sie eigentlich machen müssen. Das heißt, wenn eine Person, das ist nur ein Beispiel, wenn eine Person im Monat zum Überleben mit allem drum und dran 1000 Euro braucht, dann gibt es Menschen, die mehr als 1000 Euro verdienen und die für mehr als 1000 Euro arbeiten. Okay? Und diese Person, sie zieht eben diese Sache vor, gegenüber Streben nach Wissen. Ja? Wie gesagt, das ist keine Sache, die haram ist, solange er nach Halal Versorgung strebt. Aber es ist Makruh. Makruh ist es, dass man, was ist Makruh? Makruh bedeutet in diesem Fall, dass man etwas macht, was weniger gut ist und eine Sache unterlässt, die besser ist. Okay? Und deswegen, wenn wir schon sagen, wenn man seine gesamte Zeit investiert fürs Wissen, bekommt man dafür nur einen Teil, dann ist die Frage, musst du dir selbst bewusst machen, wie viel möchtest du denn darin investieren? Natürlich, zum Wissen gehört auch die Umsetzung, das haben wir gesagt. Zum Wissen gehört auch die Umsetzung, weil es gibt eine Erzählung über einen Hadith-Gelehrten, einer der Hadith-Sammler, meine ich, Hadith-Sammler, der hat immer die Hadithe aufgeschrieben, wie jeder andere auch. Die Hadith-Sammler, was ihre Aufgabe war, ihr ganzes Leben lang, die haben nur danach gedurstet, Sitzungen zu finden, wo jemand einen Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam mit einem Sanad, deine Überlieferungskette erzählt, und die sind dann gereist von dem einen Ort zum anderen Ort, um alles aufzuschreiben. Und einer von ihnen hat irgendwann mal aufgehört aufzuschreiben. Er hat die Sache aufgegeben, fertig. Und dann hat man ihn gefragt, warum hast du aufgehört? Dann hat er gesagt, wie soll ich satt werden, wenn jedes Mal, wenn ich Brot bekomme, dieses Brot nehme und dann mit dem Rücken schmeiße. Okay? Und das ist eben sehr wichtiger, das ist der Punkt, dass man nicht nur lernt, sondern natürlich auch das, was man gelernt hat, möglichst schnell umsetzt. Tayyib, nähern wir uns ein bisschen mehr in unserer eigenen Thematik. Ich habe mir Gedanken gemacht über die verschiedenen religiösen Fächer, die es im Islam gibt. Es gibt Hadith-Wissenschaften, es gibt Usul al-Hadith, das heißt Grundlagen der Hadith-Wissenschaften, oder das ist das Gleiche eigentlich. Es gibt Hadith, man nennt das eine Hadith, wenn man Hadith lernt sozusagen, und wenn man die Bedeutung der Hadith lernt, das ist sozusagen Hadith, und das andere ist Usul al-Hadith, das ist Hadith-Wissenschaften, sozusagen die Grundlagen für diese Wissenschaft. Das sind zwei Fächer. Dann gibt es Koran, Al-Karim, man kann den Koran lesen lernen. Es gibt den Tafsir, die Erläuterung. Es gibt Grundlagen des Tafsir. Es gibt die koranischen Wissenschaften, das sind zahlreiche. Dazu gehört auch der Tajweed, dazu gehört die Ilm al-Qiraat, die koranischen Lesarten. Dazu gehört die arabische Sprache, ist eine der wichtigsten Methoden, um die Religion überhaupt zu verstehen. Es gibt Al-Fiqh, es gibt die Aqida, es gibt Teilgebiete der Aqida und so weiter fort. Es gibt sehr viele islamische Disziplinen, die alle höchst interessant sind. Es gibt die islamische Geschichte, die auch sehr wichtig ist, dass man sich darin auskennt. Es gibt sehr, sehr viele interessante Themen. Überzeugt bin ich allerdings davon, dass zwei von diesen Themen das Ergebnis aller Themen sind. Zwei dieser Themen sind das Ergebnis aller anderen Themen. Das heißt, alle anderen Wissenschaften laufen im Endeffekt darauf hinaus, dass ich etwas Bestimmtes lernen soll, etwas Bestimmtes wissen soll. Ich gebe euch einfach das Beispiel. Ich lerne die arabische Sprache, um dadurch zum Beispiel den Koran al-Karim zu verstehen. Ich will den Koran al-Karim verstehen, damit ich weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala von mir haben will letztendlich, was er von mir umgesetzt haben möchte. Und wo lernen wir da? Wo lernen wir das, was wir umgesetzt haben möchten? Al-Fiqh. Al-Fiqh, was manche Leute als Rechtswissenschaft übersetzen, was sicherlich nicht ganz korrekt ist, ja. Aber diese Wissenschaft ist letztendlich das, die Zusammenfassung von allem. Ein weiteres Beispiel, Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Du willst lernen, was ein authentischer Hadith und was ist ein unauthentischer Hadith. Das ist ja nicht Zweck an sich, sondern du lernst das, damit du im Endeffekt weißt, was musst du im Gebet machen. Richtig? Deswegen der Faqih, der gibt dir die Abkürzung von allem. Er sagt dir, hör mal zu, das ist das Ergebnis von allem. Bitteschön. Nimm das und setze es um. Wenn du danach in deinem Leben noch Zeit hast und Lust hast, das muss auch Interesse da sein, ja, dann kannst du immer noch erlernen, wie ist der Faqih, das ist der Fiqh-Gelehrte sozusagen, wie ist er zu diesem Ergebnis gekommen. Das kann man immer noch hinterher machen oder macht man sowieso stellenweise von Zeit zu Zeit. Ja. Aber dass man sich immer von Null anfängt, ein Thema zu verstehen, das ist sicherlich sinnlos, weil wir möchten ja im Endeffekt erstmal müssen wir umsetzen. Und danach lernen wir, warum wir das genauso umgesetzt haben, wie es da ist. Ja. Also zum Beispiel Al-Fiqh, da gibt es ein Thema, was chronologisch gesehen, von der Reihenfolge her, eigentlich vorkommt. Das ist Usul al-Fiqh, die Grundlagen des Fiqh. Ja? Aber ich muss nicht erst Usul al-Fiqh gelernt haben, um Fiqh zu verstehen. Muss ich nicht. Sondern ich kann erstmal Fiqh lernen und dadurch lerne ich sowieso automatisch Usul al-Fiqh und danach kann ich mich nochmal vertiefen und dann kommt dieser Aha-Effekt. Ach so, deswegen hat der Gelehrte das gesagt, deswegen hat er gesagt Haram, deswegen hat er gesagt Halal. Da gibt es eigentlich keinen klaren Hadith, der sagt Haram, aber trotzdem hat er gesagt Haram, jetzt weiß ich, warum er gesagt hat Haram. Ja, und so weiter und so fort. Ja. Und deswegen, das ist Fiqh. Das gleiche gilt für die andere, das ist sozusagen die praktische Disziplin. Dann gibt es noch die mehr oder weniger theoretische, ich sage absichtlich mehr oder weniger theoretisch, weil bei uns in der Religion gibt es nicht einfach nur etwas Theoretisches und hat keine praktische Wirkung. Ist die Aqida. Ist die Aqida der islamische Glaube sozusagen. Der Iman oder die Aqida, das ist sozusagen der theoretische die theoretische Ergänzung zum Fiqh. Aber absolut nicht trennbar voneinander. Das ist nur theoretisch und praktisch eingeteilt, weil das eine, der theoretische Teil überwiegt und beim anderen der praktische Teil überwiegt. Deswegen. Ansonsten findet man in Al-Fiqh Themen, die natürlich mit der Aqida zusammenhängen. Ja, es gibt ein ganzes Kapitel über die Person, wann ist eine Person abtrünnig, wann fällt sie vom Islam ab. Ja? Da ist die Aqida, spielt da eine große Rolle. Nicht nur, aber spielt auch eine große Rolle. Insofern ist der Zusammenhang stark. Bei Aqida haben wir gesehen, dass die Aqida sehr wohl ein Thema ist, die mit der Praxis stark zusammenhängt. Warum? Weil wir gesagt haben, dass der Iman besteht nicht nur aus dem, was man glaubt, sondern auch aus dem, was man sagt und aus dem, was man tut. Ja, aus der Handlung. Insofern ist es eine mit anderen, wie gesagt, natürlich nicht zu trennen. Und deswegen haben wir uns entschieden, insha'Allah ta'ala, dass wir diese beiden Themen inshallah mehr oder weniger abwechselnd das machen werden. Ja? Das wird unter uns wird das Shura sein. Es kann sein, dass eine dass wenn wir mal am Ende eines Themas sind und wir dieses Thema zu Ende bringen wollen, dass wir sagen, okay, dann bleiben wir jetzt nächste Woche nochmal bei diesem einen Thema. Ansonsten versuchen wir, wir können diese Meinung, ist natürlich jetzt einfach nur ein Einstieg. Wir können auch das ändern. Das ist nur ein Vorschlag, dass wir diese Sache abwechselnd machen. Und wenn wir im Laufe der Zeit herausfinden sollten, dass ein anderer Vorschlag besser ist, können wir das auch, inshallah, jederzeit umsetzen. Das sollte kein großes Problem sein, inshallah. Tayyib. Warum haben wir uns entschieden für diese beiden Themen? Was die Aqidah angeht, darüber werde ich jetzt nicht sprechen, sondern ich werde mehr über Al-Fiqh reden, weil das unser Thema ist, das wir heute sozusagen einsteigen. Das Ergebnis, der Grund dafür ist, wir haben gesagt, erstmal, weil das das Ergebnis ist für die praktische Umsetzung unserer Religion, aber auch haben wir bereits Fiqh-Unterrichte gemacht. Und diese Fiqh-Unterrichte, die wir gemacht haben, die sind zahlreich. Die muss man wiederholen. Jeder Mensch, die Menschen sind unterschiedlich. Entweder sie wiederholen für sich persönlich. Das ist natürlich der Idealfall. Und das ist auch Voraussetzung, wenn man vorankommen möchte in seiner Religion. Aber diese neuen Unterrichte sind eine Art gemeinsamer Wiederholung. Und diese Art gemeinsamer Wiederholung, derjenige profitiert am meisten davon, der natürlich persönlich auch wiederholt. Und derjenige, der nicht persönlich wiederholt, profitiert davon ebenfalls. Nicht so viel wie der Erste, aber er profitiert davon. Deswegen ist es eine Art gemeinsame Wiederholung. Es ist eine Art Lückenschließung, denn du weißt, dass du nicht immer alle Fragen beantworten kannst oder konntest, die man dir vielleicht in einem bestimmten Thema gestellt hat. Und manchmal versteht man auch Dinge falsch. Das heißt, entweder ich stelle dir eine Frage, was ist das Urteil über das und das, dann sagst du, ich weiß es nicht. Das nennt man im Arabischen die einfache Unwissenheit. Einfache Unwissenheit, das heißt also, auf Arabisch heißt es Jahl basiert. Ja, das heißt also, ich weiß davon nicht. Es gibt aber eine andere Form der Unwissenheit, wenn ich dich frage, was ist das Urteil über das und das, und du gibst eine Antwort, und diese Antwort ist falsch. Das heißt, du bist überzeugt von deiner Antwort, die ist aber falsch. Okay? Das nennt man im Arabischen gekoppelte Unwissenheit. Ja, also Jahl Murakkab. Das Problem dabei ist, dass diese Art von Unwissenheit zu beseitigen noch schwieriger ist. Weil du erstmal verstehen musst, dass du falsch lagst, deine Überzeugung war falsch, und dann musst du nochmal die Information neu erlernen. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann lehrt man jemandem etwas, wovon man denkt, das ist die Religion Allahs, dabei ist es nicht die Religion Allahs. Deswegen diese zwei Arten von Unwissenheit, die versuchten wir dadurch auch zu vermeiden. Ein weiterer Grund, warum wir uns entschieden haben für den Fiqh, es ist ein schöner Neueinstieg für Geschwister, die diese Art von Unterrichten noch nicht gehört haben und die ihre Religion neu erlernen möchten. Das heißt, das ist jetzt die beste Möglichkeit, und heute ist eine Einführung, das heißt, man wird von dem eigentlichen Thema nichts verpassen. Ja? Und deswegen, wenn man weiß, dass es Geschwister gibt, die ihre Religion lernen möchten und die immer vorher gesagt haben, ach, die haben ja schon angefangen, die sind ja schon beim Unterricht Nummer 50, ich habe alles vorher verpasst, und dann sind sie demotiviert mitzumachen, was natürlich falsch ist, weil der Unterricht ist sicherlich zum Teil aufeinander aufgebaut, aber wenn man neu einsteigt, man kommt wunderbar jederzeit inshallah auch mit. Das ist jetzt die Möglichkeit, den Geschwistern das mitzuteilen, die unbedingt was lernen wollen, dass sie inshallah die Möglichkeit haben, von neu anzufangen, damit sie kein Argument haben, damit ich nicht später sage, ich habe es davon nicht Bescheid gewusst. Ebenso ein Grund, warum wir das erwähnen, ist, dass in der deutschen Sprache gibt es wenig Material als Orientierung für Al-Fiqh. Es gibt wenig. Und das erschwert das Leben. Das erschwert das Leben, weil eine Person, wenn sie Muslim wird zum Beispiel, wenn man neu die Religion annimmt, Woran soll sie sich orientieren? Woher soll sie ihre Religion lernen? Da braucht sie natürlich entweder ein Buch oder Audios oder ein Imam einer Moschee oder ein Gelehrter. Irgendwas braucht sie, um sich zu orientieren. Und das ist in der deutschen Sprache immer noch sehr, sehr wenig vorhanden. Wir versuchen, inshallah, gemeinsam diese Art von Lücken zu schließen. Weil wenn man so etwas gemacht hat, dann hat man eine Kollektivpflicht erfüllt. Also sozusagen eine Fard Kifaya erfüllt. Und danach, wenn man danach immer noch weiterhin diese Sachen macht, ist es eine auf freiwilliger Basis. Tayyib. Damit wir verstehen, was wir durchnehmen wollen, müssen wir kurz einen Begriff erläutern. Es gibt einen Begriff im Arabischen, der heißt Matn. Matn. Auf Deutsch M-A-T-N. Tayyib. Auf Arabisch Mim Ta Nun. Dieser Begriff hat verschiedene Bedeutungen und auch in verschiedenen Disziplinen verschiedene Bedeutungen. Zum Beispiel bei den Hadithen reden wir immer von Isnad, das ist die Überlieferungskette, und der Matn ist das eigentliche Überlieferte, das was überliefert werden soll. Der Text, was der Prophet zum Beispiel gesagt hat, getan hat, was über ihn berichtet wird, das Ereignis sozusagen, was überliefert wird. Das heißt, die Überlieferungskette und das Überlieferte. Und, aber hier im Al-Fiqh meinen wir damit was ganz anderes, ja, dass man das nicht verwechselt. Im Al-Fiqh meinen wir damit einen stark zusammengefassten Text. Einen stark zusammengefassten Text mit möglichst wenig Worten und vielen Bedeutungen. Ein stark zusammengefasster Text mit möglichst wenig Worten und vielen Bedeutungen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, seine Rede war von dieser Art. Das heißt, er hat wenig gesagt, aber viel gemeint. Und er sagte das auch in einem Ausspruch, والسلام, er sagte, Utitu Jawami'ul Kalim. Ja, das zu übersetzen, möge Allah mir dabei helfen. Ich übersetze das eher als in der Bedeutung. Er will damit sagen, mir wurden zusammenfassende Worte gegeben. Ja, also das heißt, ich habe. Er sagt wenig, aber über manche Hadithe wurden Bücher geschrieben. Ein ganzer Hadith, darüber wurden Bücher geschrieben. Zum Beispiel der Hadith, den wir bei der Aqidah durchgenommen haben, die ganzen Aqidah-Unterrichte berufen letztendlich oder basieren auf einem Hadith von Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, den er überliefert, als er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in einer Sitzung saß. Und dann kam ein Mann und hat ihn gefragt, was ist der Islam, was ist der Iman. Und wir haben uns nur unterhalten über den Teil von Iman natürlich. Ja? Das heißt, was ist der Iman? Und diese Sache erforderte viel Erläuterung, damit man versteht, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Ja? Diese Texte von Matn, das ist eine Form der Art, wie die Gelehrten des Fiqh Bücher geschrieben haben. Das heißt, wenn du ein Fiqh-Buch aufschlägst, gibt es verschiedene Arten, wie solche Bücher geschrieben sind. Man kann, grob gesagt, man kann entweder sich auslassen. Ich kann ein Buch schreiben und über hunderte von Seiten. Jeder, der sich in seiner Religion auskennt, der schafft das, unproblematisch. Der kann tausende von Seiten schreiben, gar kein Problem, über seine Religion. Nur die Frage ist, wie nützlich ist das für die Personen, die das lesen werden. Und man kann aber auch, und das kann nicht jeder, komprimiertes Wissen schreiben. Weil wenn man etwas komprimiert, etwas zusammenfasst, etwas klein hält, dann entstehen eher Lücken, es verstehen Verständnisfragen und das kommt eben darauf an, wie gut die Person das geschrieben hat, wie klar und deutlich das zu verstehen ist. Das heißt, diese schönen zusammengefassten Texte, sie haben wenige Seiten. Zum Beispiel, wenn man das vergleicht, eine Seite in so einem stark komprimierten Text, wenn man das entschlüsselt und erklärt, werden daraus ungefähr zum Beispiel 10 Seiten. Oder mehr oder weniger. Ja, das ist das heißt mit anderen Worten, ein Wort wird mit 10 Worten erläutert. Ein Wort wird mit 10 Worten erläutert. Und das ist manchmal sogar noch weniger. Kommt auf den Satz an. Diese Texte erschweren das Verständnis. Aber der Vorteil ist, sie machen die Wiederholung leicht. Sie machen die Wiederholung leicht. Das bedeutet, was ist der wesentliche Effekt von solcher komprimierten Texte, die wir zusammen durchgehen wollen? Der wesentliche Vorteil ist, wenn du den Text einmal verstanden hast, dann verstehst du diesen komprimierten Text sehr schön. Und wenn du ihn wiederholen willst, ist das für dich eine Sache von ein paar Minuten. Das heißt also, wenn du den Text erlernst, brauchst du dafür Stunden, viele Unterrichte. Zum Beispiel über das Salah. Aber wenn du den Text lesen willst und du hast ihn vorher schon einmal gelernt, dann kannst du zum Beispiel das gesamte Kapitel über das Salah, wenn es dir nur um die Wiederholung geht, dass du nochmal in Erinnerung rufst, was ist eigentlich letztendlich von mir verlangt. Dann kannst du das Kapitel über das Salah, ich übertreibe nicht, aber in wenigen Stunden durchlesen. In wenigen Stunden einmal durchlesen und du hast wieder alle Informationen in deinem Kopf. Das funktioniert aber nur, wenn du es einmal schon gelernt hast. Das heißt sozusagen, das Wissen muss mindestens passiv in deinem Kopf sein. Das heißt, vielleicht kannst du es nicht wiedergeben, so einfach, aber wenn du es einmal wieder gelesen hast, dann weißt du es wieder. Ja? Das ist der riesige Vorteil, das ist der Nachteil von den Büchern, die ausführlich geschrieben worden sind. Weil ich gucke mir das Buch an, bis ich das durchgelesen habe als Wiederholung, zum Beispiel wenn ein Bahara-Buch zum Beispiel 336 Seiten hat, ja, dann um dieses Buch durchzulesen, brauche ich viele Stunden. Aber wenn ich das in einem Buch eines komprimierten Textes durchlese, dann brauche ich damit, sehr wenig Zeit. Und ich habe im Endeffekt, natürlich habe ich Informationen weggelassen, aber mir geht es ja, ich habe ja gesagt, uns geht es darum, wir haben wenig Zeit und wir möchten diese Zeit möglichst sinnvoll nutzen. Das ist, was man als Metten bezeichnet. Die Gelehrten haben verschiedene Stufen in ihren Büchern. Das heißt, erstmal ist der Metten, das ist der kurze Text. Dann gibt es zu einem Metten eine Erläuterung. Ja? Und das, was wir gemacht haben in den letzten Unterrichten, ist nichts anderes als eine Erläuterung zu einem Text. Zu einem komprimierten Text. Deswegen wisst ihr, dass inshallah die kommenden Unterrichte kürzer sein werden als die vorigen. Ja? Das heißt also, wir haben eine Erläuterung gemacht für den Text. Und das nennt man auf Arabisch Sharh. Sharh ist Erläuterung. Und danach die dritte Phase nennt man auf Arabisch Hashiya. Hashiya ist ein Kommentar am Seitenrand. Das heißt sozusagen, du hast einen Text und dann erläutert jemand diesen Text. Der wird natürlich dann das Buch viel größer. Und danach kommt jemand in der dritten Phase und sagt, Moment, die Erläuterung an der Stelle war nicht ganz deutlich genug und erklärt das nochmal deutlich am Rand. Oder er sagt, der Erläuterer hat da was falsch erklärt und erklärt. Oder der Erläuterer hat den ursprünglichen Text falsch verstanden und er korrigiert es dann. Insofern wird das Buch natürlich immer größer. Und so hat man oben manchmal, es gibt viele Bücher im Arabischen, die sind so. Du nimmst eine Seite, du hast oben eine Kopfzeile, das ist der eigentliche Text, der ursprüngliche Text. Dann hast du unten die ganze Erklärung und dann hast du als Fußnote oder am Rand als Kommentare, hast du nochmal Kommentare zu der Erläuterung, zu dem eigentlichen Text. Ja. Und was wir machen wollen, werde ich inshallah gleich erläutern, werde gleich sagen, wie wir vorgehen wollen in unserem Unterricht. Weil es ist ganz wichtig, dass man weiß, was der Lehrer eigentlich macht. Warum? Weil stell dir vor, du schlägst ein Buch auf und du willst etwas erlernen. Ja? Du nimmst so einen kurz gefassten Text und dann sagst du am Endeffekt, subhanallah, das ist so unverständlich geschrieben, das gibt's gar nicht. Ja? Das ist, also der Autor hätte lieber nicht Bücher schreiben sollen. Der weiß nicht, wie man schreibt. Ja? Oder, subhanallah, guck mal, der schreibt ja ohne Beweise. Ja? Der schreibt den Fiqh und da erwähnt nicht mal seinen Beweis. Also der redet ja über die Religion ohne Wissen sozusagen. Ja? Das heißt, damit diese Effekte nicht passieren, und das passiert teilweise, oder das Buch ist nicht so gut, weil es erwähnt nur eine Ansicht. Es gibt aber eigentlich viel mehr Ansichten in diesem Thema. Das Buch ist nicht so gut, weil der orientiert sich an einem Madhab. Das ist nicht so toll. Ich hätte lieber gerne die anderen auch erfahren. Achi, lies einfach bitte das Vorwort zu dem Buch, dann weißt du, was der Autor eigentlich machen wollte und dann darfst du ihm nichts vorwerfen, es sei denn, er geht gegen sein Prinzip. Okay? Und das ist sehr wichtig, dass man dem Autor nicht etwas vorwirft, was... ansonsten, wenn du etwas suchst nach deinem Geschmack, dann musst du ein anderes Buch suchen. Und das gibt es in Sicherheit auch. Ja? Nur halt, es wird halt immer umfangreicher und die Frage ist, wie sinnvoll das ist. Der Text, den wir durchnehmen wollen, ist ein Text, der lautet auf Arabisch Zad al-Mustaqni' fi ikhtisar al-Muqni'. Auf Deutsch übersetzt bedeutet das folgendermaßen: der Proviant des nach Genügsamkeit Strebenden. Und Untertitel ist sozusagen eine Kurzfassung von al-Muqni'. der Proviant des nach Genügsamkeit Strebenden. Aus dem Titel erfährt man schon, dass es um einen Kurztext geht. Ich sage nicht Kurzgeschichte, Kurztext. Okay? Weil Kurzgeschichte ist was ganz anderes. Proviant ist das, was du brauchst, um zu überleben. Gemeint ist natürlich jetzt nicht hier, was du brauchst als Muslim, um diesem Leben sozusagen, sondern es geht hier darum, damit du gelehrt bist in deiner Religion, im Fiqh gelehrt bist, bewandert bist, reicht so ein Text aus, um ihn zu verstehen. Reicht aus. Wenn du das verstanden hast, sogar manche Gelehrte haben gesagt, wenn du solche Texte verstanden hast, dann kannst du sogar als Richter arbeiten. Ja? Und Richter ist sozusagen eine der höchsten Stufen, die man haben muss, um so etwas machen zu können. Ja? Das heißt also, der Text ist nicht irgendwie hier für Anfänger gedacht, sondern es ist für Anfänger gedacht, für Mensch, für einen 0815 Muslim, sage ich mal. Ja? Sondern gedacht ist der Text für Anfänger, der seine Religion erlernen will. Und wenn er das gelernt hat, dann hat er das Wesentliche gelernt und noch viel mehr dazu, und er kann Menschen unterrichten. Er kann Menschen unterrichten, wenn er das verstanden hat. Ja? Nur er soll wissen, er hat nicht alles gelernt. Weil alles gelernt, da gibt es noch größere Bücher, braucht man nur in einer islamischen Bibliothek sehen, dann sieht man, dass Bücher noch weiter gefasst sind als dies. Aber natürlich, diese Bücher, die in die Länge gezogen sind, das heißt nicht, dass da immer viel mehr Informationen drin stecken, in dem Sinne, dass hier Themen weggelassen sind. Nein, das heißt öfter, dass es Beispiele mit Beispielen ausgefüttert ist. Und das Verständnis noch deutlicher macht. Dass auch andere Ansichten durch erwähnt werden. Ja, das ist, wenn du anstatt einer Ansicht vier erwähnst, hast du die vierfache an Volumen, logischerweise. Ja, das vierfache an Volumen, grob gesagt. Ja. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld bei dieser Einführung, weil es wäre schön, wenn wir diese Einführung heute abschließen können, damit wir beim nächsten Mal mit dem eigentlichen Text mehr oder weniger starten können. Das heißt also hier, der Proviant ist nach Genügsamkeit Strebenden. Genügsamkeit ist jemand, der sich also mit wenig, ein Genügsamer ist jemand, der sich mit wenig zufrieden gibt. Ja? Und was das bedeutet, habe ich ja gerade eben erläutert. Es heißt, eine Kurzfassung von Al-Muqni'. Warum? Weil dieser Text, ich gleich sagen werde, ist nichts anderes als eine Zusammenfassung eines bestimmten Buches, das heißt eben Al-Muqni'. Dieser Text ist geschrieben worden von einem Mann, der heißt Abu Muhammad Al-Hajjawi. Al-Hajjawi, Entschuldigung, der heißt, nicht Abu Muhammad, sondern Abu Naja. Abu Naja Al-Hajjawi. Abu Naja Al-Hajjawi. Ich sage jetzt seinen ganzen Namen, aber für uns ist wichtig, dass wir uns merken, Al-Hajjawi. Al-Hajjawi, weil wenn man das sagt, dann weiß man, wer damit gemeint ist. Weil wenn ich sage Abu Naja, das heißt der Vater von Al-Naja, dann es gibt mit Sicherheit in der Geschichte viele, die so hießen. Wenn ich sage Musa, der Mann heißt Musa, rahimahullah, dann gibt es viele Menschen, die Musa hießen. Deswegen sollen wir immer einen Namen erwähnen, durch den alle anderen ausgegrenzt sind. Der Mann heißt Al-Hajjawi, ist gestorben im Jahr 960. Wenn man diese Information über den Autor hat, dann genügt das inshallah. Al-Hajjawi, gestorben im Jahr 960. So. Dieser Imam ist ein Imam der hanbalitischen Rechtsschule. Er hat nichts anderes gemacht als, also nichts anderes, das soll jetzt nicht als Verminderung seines Wertes gesehen werden, sondern das soll einfach nur eine Tatsachenbeschreibung sein, weil um so etwas zu machen, was er gemacht hat, erfordert natürlich viel Grips und Verständnis. Ja. Was er gemacht hat, er hat ein Buch genommen, das heißt Al-Muqni'. Diese Sachen, diese schöne Lebensinformation, wer sie wissen möchte, ist schön zu wissen. Das hat den Vorteil, dass du nicht sozusagen alle Bücher durchforstest, sondern du weißt, wenn du das Buch gelesen hast, dann hast du die anderen Bücher auch sozusagen mehr oder weniger umfasst. Ja. Es gibt ein Buch, das heißt Al-Muqni', und das ist geschrieben von dem berühmten Imam Ibn Qudama. Ibn Qudama Al-Maqdisi ist einer der großen Imame der hanbalitischen Rechtsschule ebenfalls. Ja. Dieser Imam Ibn Qudama, rahimahullah, ich habe den Namen jetzt noch nicht ganz erwähnt. Ich sage jetzt nochmal den Namen von dem Autor vorher, Al-Hajjawi, damit man nicht das verwechselt. Heißt Sharafuddin Abu Naja Musa Ibn Ahmad, das heißt er ist Musa, der Sohn von Ahmad, der Sohn von Musa, der Sohn von Salim, der Sohn von Isa, der Sohn von Salim. und Al-Maqdisi. Al-Maqdisi kommt von Beit Al-Maqdis, das ist Jerusalem. Ja, offensichtlich hat er dort eine Zeit seines Lebens verbracht. Deswegen werden die Leute werden immer genannt nach dem Ort, in dem sie auch herkommen oder die Familie, wo sie herkommen oder wo sie auch gelebt haben. Und das ist Al-Hajjawi, rahimahullah ta'ala. Der Autor des Textes, des Buches, das er genommen hat und zusammengefasst hat, ist Ibn Qudama Al-Maqdisi, auch Al-Maqdisi. Und deswegen, es reicht nicht aus zu sagen Al-Maqdisi. Deswegen haben wir den ersten Al-Hajjawi und den zweiten nennen wir Ibn Qudama. Ibn Qudama ist natürlich berühmt und sein Name ist folgender, sein vollkommener Name. Es reicht zu sagen Ibn Qudama Al-Maqdisi, es reicht zu sagen, dann wissen wir, das ist der Imam, der gestorben ist im Jahr 620, also ziemlich genau 340 Jahre vor dem Al-Hajjawi, rahimahullah. Er heißt Abu Muhammad Abdullah. Das heißt, er heißt Abdullah, Abu Muhammad, Abu Muhammad ist sein Beiname, der Sohn von Ahmad, der Sohn von Muhammad. Und er, seine Genealogie geht zurück auf Yahya, und das ist der Sohn von Abdullah, und das ist der Sohn von Ibn, von Umar ibn Khattab. Ja, also er geht, seine Genealogie geht zurück auf den Sohn von Umar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Und wir wissen aus dem Koran al-Karim, dass die Rechtschaffenheit eines der Urväter kann solch einen Segen haben, dass sie sich überträgt auf eines der Nachkommenschaft. Muss nicht der eigene Sohn sein, kann sein, es einer der Urenkel, der davon profitiert, von dem Segen seines Urgroßvaters. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Nachkommenschaft ebenfalls segnen. Wenn wir es gibt ja verschiedene islamische Rechtsschulen, Fiqh-Rechtsschulen. Eine davon ist die Hanbalitische Rechtsschule. Und da gibt es dieser Imam Ibn Qudama, der hat eingesehen, dass die Menschen ihre Religion schrittweise lernen. Und er hat erstmal ein Buch geschrieben, das heißt Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh ist vergleichbar mit dem Text, den wir hier durchgehen werden. Das ist ein komprimierter Kurztext. Und dann hat er eine Erläuterung sozusagen geschrieben, oder ein weiteres Buch, größeres Buch geschrieben, das so mehr oder weniger Erläuterung ist von diesem ersten Buch Al-Fiqh, und das ist Al-Muqni'. Und das ist das Buch, was Imam Al-Hajjawi genommen hat und zusammengefasst hat und genannt hat Zad al-Mustaqni', was wir jetzt inshallah durchnehmen wollen. Und dann hat er noch ein weiteres Buch geschrieben, Al-Kafi, ja, und das ist alles in der hanbalitischen Rechtsschule. Und danach hat er noch ein Buch geschrieben, das Al-Mughni. Und Al-Mughni ist das größte Buch, was er sozusagen in diesem Zusammenhang geschrieben hat. Das beinhaltet dann nicht nur die hanbalitischen Ansichten, sondern auch verglichen mit anderen Rechtsschulen. Aber hier zeigt sehr schön, dass die Lehrer, auch der, dass die Imame auch der Meinung waren, dass man mit einem Thema beginnen soll, mit einer Ansicht beginnen soll und danach aufsteigt und andere Sachen lernen soll. Und dass man auf keinen Fall erstmal alles lernen soll, alle Rechtsschulen, alle Ansichten und so weiter und so fort. Und das ist eine falsche Vorgehensweise. Man beginnt mit einer Ansicht, die richtigste Ansicht, und danach baut man sich auf. Ja. Tayyib, wir sind schon, es ist fast fertig. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt und dann zur Methodik unseres Unterrichts, inshallah. Der letzte Punkt ist, Al-Fiqh, liebe Geschwister, ist in zwei Themen geteilt. Warum? Weil egal, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir verlangt, entweder es ist eine Sache zwischen dir und Gott oder es ist eine Sache zwischen dir und den Menschen. Das ist im Wesentlichen groben. Und die Sachen, die zwischen dir und Gott sind, im Wesentlichen sind die Ibadat, sind die Gottesdienste. Und die Sachen, die zwischen dir und anderen Menschen sind, wie zum Beispiel heiraten, ja, das ist in erster Linie eine Sache zwischen dir und den Menschen. Und das nennt man Mu'amalat, diese an. Das sind sozusagen zwischenmenschliche Handlungen. Und deswegen ist es der gesamte Fiqh auch so eingeteilt. Und wir beginnen im Fiqh immer mit Al-Ibadat. Und wir haben auch in der ersten Serie nur Al-Ibadat behandelt. Und danach folgt erst das gesamte Thema von Mu'amalat, das noch viel größer ist als der Teil der Ibadat. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Dhariyat gesagt hat, Surah Nummer 56, am Ende sagt er subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Das heißt, ich habe die Menschen und die Djinn nur erschaffen, damit sie mir dienen. Oder damit sie mir Gottesdienste erweisen. Und weil das das Wesentliche ist der Schöpfung, haben die Fuqaha erst einmal diesen Teil der Ibadat, den Ibadat-Teil durchgenommen. Und das werden wir auch, inshallah, logischerweise so machen, als Nachahmung unserer edlen, frommen Vorfahren. Tayyib, als Methodik für uns als Einsteiger sollte Folgendes sein: Man fängt immer klein an, man beginnt nicht mit großen Themen. Und das ist eine, Allah sagt im Koran al-Karim, Kunu Rabbaniyin. Das heißt, seid Rabbani. Was heißt, seid Rabbani? Das Wort Rabbani kommt vom Wort Rabb, wie man raushören kann. Rabb ist der Herr. Deswegen, seid sozusagen Gottes Männer. Das heißt, Männer, die sich nur an Allah subhanahu wa ta'ala halten. Ja? Die ihr ganzes Leben ausgerichtet haben nach Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieser Ausdruck wurde von manchen Tafsir-Gelehrten als folgendermaßen interpretiert. Also sagten es, Rabbani zu sein, kommt natürlich auch von Terbiya. Terbiya übrigens heißt Erziehung. Ja? Das heißt sozusagen, wann ist man richtig erzogen, wenn man folgende Sachen macht. Sie sagen, Rabbani zu sein bedeutet, mit Kleinem anzufangen. Mit dem Kleinen anzufangen und nicht erst mit großen Themen anzufangen. Wenn du mit großen Themen anfängst, machst du dich kaputt. Wenn du mit kleinen Themen anfängst, bist du weise und du wirst die großen Themen auch irgendwann mal erreichen. Aber umgekehrt nicht. Was meint man mit kleinen und großen Themen? Mit kleinen und großen Themen meint man nicht, dass das eine sozusagen wichtiger ist als das andere. Je nach Situation ist eine Sache wichtig oder unwichtig. Aber mit kleinen Themen meint man die Sachen, die du dringend brauchst und mit denen du dich alltäglich beschäftigen musst. Und danach erst beginnst du mit Themen, die die gesamte Umma angehen. Und was damit gesagt werden soll, ist, dass Menschen, viele Muslime, beschäftigen sich mit Themen, die für sie persönlich absolut irrelevant sind. Wenn sie sich kurz mal bewusst machen würden, wie wichtig ist es für mich persönlich, mich mit dem Thema so und so zu beschäftigen, ja, dann wird ihnen bewusst, dass diese Themen, die zwar Wissen beinhalten, aber sie halten sie ab von Dingen, die noch viel wichtiger sind. Und deswegen gibt es viele Muslime, die in ihrem Fiqh nicht vorankommen. Sie beschäftigen sich mit der Art und Weise, wie man meinetwegen das Gebet verrichtet, und davon auch nur einen bestimmten Teil, mit diesem, wie man sein Gebet verrichtet, sozusagen nur das Gebet an sich, wie verrichtet man eine Raka'a an sich. Aber es gibt noch viele große andere Themen in Bezug auf das Salah, in denen sie sich überhaupt nicht auskennen. Okay? Und sie beschäftigen sich auch nicht intensiv mit dem Wudu, nicht mit dem Ghusl und nicht mit der Zakah. Kann sein, sie bezahlen jährlich ihre Zakah falsch, aber sie wissen das nicht. Aber ihrem Salah, sie kennen sich gut aus. Warum? Weil sie nicht mit Kleinem anfangen, sondern weil sie sich sozusagen mit Dingen, mit Großem beschäftigen. Mit Großem meine ich jetzt in diesem Fall Dinge, die zweitrangig sind für dich persönlich. Ihr kennt das Beispiel, Muslime, die sich beschäftigen, um ein konkretes Beispiel zu nennen, wir nicht uns zu sehr, weil wenn es zu theoretisch ist, dann weiß man manchmal nicht genau, was damit gemeint sein soll. Es ist ein, was ich sage, ist ein Beispiel, es gibt natürlich sicherlich viele andere Beispiele. Es gibt Muslime, die sich zum Beispiel beschäftigen mit der Lage der Muslime allgemein. Das heißt, sie beschäftigen sich mit der Lage der gesamten muslimischen Umma. Okay? Das ist sicherlich eine gute Sache. Und du sollst auch, dein Herz soll auch für die islamische Welt schlagen. Aber in erster Linie soll dein Herz für dich schlagen und für diejenigen, für die du persönlich verantwortlich bist. Stell dir vor, du stirbst heute, dann wirst du als erstes gefragt werden, in deinem Grab werden dir drei Fragen gestellt. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Diese Fragen werden dir gestellt, die beziehen sich alle auf dich persönlich, auf niemanden sonst. Am Tag der Aufstehung, die erste Frage, die gestellt werden wird, hast du deine Gebete verrichtet? Und es wird geschaut, die fünf Gebete, Ab dem Zeitpunkt, als du hättest beten müssen, bis zu deinem Tod, wurden täglich 5 Gebete verrichtet auf die Art, die du verrichten hättest müssen oder nicht. Und wenn Lücken da sind, wird geschaut auf was? Auf die freiwilligen Gebete. Also wieder auf die Gebete geschaut. Ja? Sonst auf nichts anderes. Und erst danach gibt es überhaupt die Chance zu schauen auf alle anderen Taten. Weil die anderen Taten sind erst relevant, wenn man seine wesentlichen Sachen erfüllt hat. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich mit Dingen beschäftigt, die klein sind im Sinne von, wann beginnt das Gebet, wann endet die Gebetszeit, wie macht man einen richtigen Wudu. Das ist weise, weil das brauche ich täglich. Da sammle ich meine Hasanat täglich. Ja? Und das ist, wie gesagt, was ich meine damit, dass man Rabbani ist. Dann kommen wir zum letzten Thema für heute, inshallah. Beziehungsweise, wir haben jetzt noch 2 Sachen, die wir kurz anschneiden müssen, damit wir wissen, wie wir vorgehen. Einmal ist die Methodik des Unterrichts an sich und die zweite ist die Bedingung für die Unterrichtsteilnahme und dann, wie man am besten auch lernt und wiederholt, wenn man den Unterricht verfolgen möchte, inshallah. Die eine Sache ist die Methodik im Unterricht. Wir werden, inshallah ta'ala, den Fiqh gemäß der inshallah richtigsten Ansicht lehren. Das heißt, wir haben zwar einen Text zugrunde, das ist Zadul Mustaqni', das heißt dieser Kurztext aus der hanbalitischen Rechtsschule, und wie der Imam an sich vorgegangen ist, werden wir auch in seinem Vorwort sehen, im nächsten Mal inshallah. Aber dieser Text ist gemäß der richtigsten Ansicht innerhalb der hanbalitischen Rechtsschule. Wir werden aber, und darüber habe ich mir also einige Gedanken gemacht und auch manche Geschwister zu Rate gezogen, wir werden aber nicht die hanbalitische Rechtsschule an sich lehren. Weil was wir lehren wollen, ist die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist sicherlich in den meisten Fällen kein Widerspruch. Ja? Nur, dass man nicht denkt, dass nicht mehr denkt, wir lehren eine Rechtsschule. Ja? Das war einer der Gedanken, die auch nicht unsinnig sind. Es war einer der Gedanken, der nicht auch unsinnig ist. Das heißt also, der nicht unsinnig ist. Das heißt, ich hatte erst vor, dass wir die hanbalitische Rechtsschule lehren. Und habe dann meine Meinung in Bezug auf den Unterricht, den wir jetzt beginnen, dann letztendlich geändert. Und wir werden inshallah diesen Text als Grundlage benutzen. Jetzt kann jemand fragen, was denn der Sinn des Textes? Der Sinn des Textes, wie gesagt, dass in den meisten Fällen stimmt das eine mit dem anderen überein. Und zweitens ist es eine Orientierung, wie gesagt, es ist eine Orientierung. Das heißt also, dieser Text soll uns einen Plan vorgeben, wie gehen wir vor, welche Themen sollen wir denn durchnehmen. Denn was der Imam in dem Buch erwähnt an Themen, die werden wir behandeln. Was der Imam an Themen nicht erwähnt, werden wir wahrscheinlich nicht behandeln. Versteht ihr? Deswegen ist es sozusagen eine Orientierung, wie man, als würde er dir sagen, behandle jetzt das Thema Wudu, behandle jetzt das Thema Zakat, behandle jetzt das Thema und so weiter. Ja? Als würde er dir die Themen sozusagen vorgeben. Das ist der wesentliche Sinn dieses Textes. Und natürlich, damit Allah subhanahu wa ta'ala seine Belohnung erhöht, damit Allah subhanahu wa ta'ala sein Grab zu einem der Gärten des Paradieses macht, weil dieser Imam hat sich so viel Mühe gemacht, so einen Text zu schreiben. Und es kommt nicht von ungefähr, dass so ein Buch über hunderte von Jahren immer noch gelehrt wird, ja, also im arabischen Raum und jetzt auch im deutschen Raum. Das kommt nicht von ungefähr. Das hängt inshallah zusammen mit der guten Absicht, die dieser Imam gehabt hat, als er dieses Buch geschrieben hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm barmherzig sein. Zur Methodik, wir haben gesagt, wir werden inshallah die richtigste Ansicht erwähnen, inshallah. Das hat einen schönen Nebeneffekt. Einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, ist, dass eine Person, die sich dennoch dann an dem hanbalitischen Madhab orientieren möchte, die hat die Möglichkeit dazu, weil der Text steht ihm zur Verfügung. Und wir erwähnen ja auch, wir lesen ihn ja auch vor. Das heißt, wenn eine Person sagt, ich möchte mich an dem Madhab orientieren, kann sie das immer noch machen. Also es ist sozusagen zwei Vögel mit einem Stein erschlagen. Okay? Dann zur Methodik ebenfalls. Wir erwähnen das Thema. Wir erwähnen ein Beispiel zu dem Thema. Und wir erwähnen in den seltensten Fällen den Beweis. Okay? Das heißt also, hier an dieser Stelle kürzen wir stark ab. Die Beweise, wie wir zu diesem Thema gekommen sind, lassen wir oft weg. Ich sage nicht immer, weil sonst nimmt man mich beim Wort und dann kann man mich angreifen sozusagen. Ich habe ja gesagt, man, auf jeden Fall, wir werden meistens, inshallah, die Beweise weglassen. Aber der Schüler hat trotzdem ein Anrecht auf seinen Lehrer, zu wissen, wie der Lehrer zu seinem Beweis gekommen ist. Und deswegen kann man immer noch Fragen stellen am Ende des Unterrichtes und das möchte ich den Personen nicht verwehren. Aber wir haben im letzten Unterricht und auch in dem Buch und so kann man die Sachen ja nachschlagen. Das heißt also, wenn man den Beweis kennen möchte, dann kann man nachlesen, auch in anderen Büchern und dann weiß man inshallah diese Sachen. Und ich verweise auch ausdrücklich auf andere Werke, wenn man nachschlagen möchte und etwas nachlesen möchte. Aber wir im Unterricht versuchen, diese Sache abzukürzen, denn wir haben das schon erwähnt und wir wollen ja gerade eine verkürzte Version machen. Dann kommen wir zu den Bedingungen der Unterrichtsteilnahme. Zu den Bedingungen der Unterrichtsteilnahme gehört wie folgendes. Der Text Zad al-Mustaqni', wie gesagt, der Proviant des nach Genügsamkeit Strebenden. Ja, ich habe das übersetzt, aber ansonsten, ich werde jetzt wahrscheinlich meistens immer Zad al-Mustaqni' sagen. Dieser Text, der wird von Zeit zu Zeit aktuell, kannst du bitte dazu machen, Barakallahu fik. Dieser Text wird inshallah von Zeit zu Zeit immer wieder aktualisiert im Internet. Das heißt, wir werden inshallah von Woche zu Woche auf die Internetseite neue Sätze hinzufügen. So viel, wie wir brauchen werden für den Unterricht. Also gehört zu den Bedingungen, dass die Person, die zum Unterricht erscheint, dass sie diesen Text aus dem Internet nimmt, ausdruckt und in den Unterricht mitbringt. Weil das ist die Grundlage, die wir benutzen werden. Ja? Das heißt, wir werden uns den Text, wir werden zusammen den Text lesen und erklären, was da steht. Ja? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man den Text vor sich hat. Das ist eine Aspekt und der wird immer aktualisiert werden. Mein Vorschlag ist, und jeder kann das machen, wie er denkt, mein Vorschlag ist, dass man diese Sätze, die übersetzt sind aus diesem Text immer, nimmt wie als Kopfzeile einer Seite. Das heißt, stell dir vor eine DIN A4 Seite und oben schreibst du immer ein paar Sätze hin, wo du denkst, dass sie ausreichend sein werden, um diese Seite sozusagen zu füllen. Okay? Dann schreibst du diese Sätze oben ab, ausdrucken, abschreiben sogar noch besser, weil dann lernst du beim Schreiben schon mit. Ja? Weil ich sage euch, liebe Geschwister, es bringt nicht, dass man ein Buch kauft über Fiqh und sich durchlässt und dann denkt, man versteht das. Man muss es schreiben. Man muss es schreiben und nochmal lesen, immer. Man muss es mit eigener Hand schreiben. Wenn man mit eigener Hand schreibt, dann lernt man es. Wenn man nur liest das Buch, dann wird man viel weniger profitieren. Ja? Das heißt, am besten macht es so, man nimmt die Seite, man schreibt oben die paar Sätze, die man denkt, dass sie im Unterricht behandelt werden. Lieber weniger als zu viel. Ist kein Problem, wenn unten viel Freiraum ist. Ist kein Problem. Man sammelt diese Blätter und dann hat man irgendwann mal ein eigen gefasstes, sehr schönes zusammengefasstes Buch, was man dann auch anderen Leuten unterrichten kann. Weil man den Satz oben unten erklärt hat. Ja? Das ist ein Vorschlag, wie man das ausdrückt. Ansonsten muss man das auf jeden Fall mitgebracht haben. Dieser Text wird immer aktualisiert. Das heißt, es steht im Text immer oben, auch wenn man jetzt auf die Internetseite geht, wird man sehen, dass der Text dort drin steht. Mit dem Datum zum Beispiel heute haben wir den 11.09.2011. Dort steht zum Beispiel der 10.09. jetzt heute im Text drin. Und immer wenn du siehst, dass es eine aktuellere Version gibt, dann weißt du, dass was ergänzt worden ist und was verändert worden ist. Inshallah möglichst wenig von dem, was bereits drin steht. Aber wenn ein Bruder mich auf einen Fehler hinweist oder einen besseren Vorschlag hat, wie man den Text übersetzen kann, ich bin kein perfekter Übersetzer, deswegen bin ich dafür sehr dankbar, wenn ein Bruder sagt, Wallahi, Achi Bruder, diesen Satz hättest du lieber so übersetzen sollen. Und das kann man hinzufügen. Man kann auch sagen, andere Möglichkeit der Übersetzung ist so und so. Deswegen bin ich dafür sehr dankbar, wenn man auch Fehler findet, dass man mich darauf hinweist. Ja. Weil meistens dieser Text gar nicht bis wenig Korrektur gelesen ist. Gerade jetzt, ich rede von Zad al-Mustaqni'. Ja, deswegen ist das inshallah keine, freue ich mich, wenn ihr mir da ein bisschen entgegenkommt, wenn ihr da Fehler seht. Der nächste Punkt ist, nächste Bedingung ist das pünktliche Erscheinen. Das pünktliche Erscheinen bedeutet, wir haben uns abgesprochen mit einigen Geschwistern und haben gesehen, dass die Zeitpunkt 10.45 Uhr sinnvoll ist. Aus mehreren Gründen. Und deswegen haben wir uns auf diese Unterrichtszeit geeinigt. Auf 10:45 sonntags. Ja? Sollte sich was ändern, wird das auch im Internet geschrieben und bekannt gegeben. Die Frage, die wir aber jetzt unter uns klären möchten, und die habe ich nicht festgelegt bis jetzt, die möchte ich klären, aber ist, wie viele Teilnehmer erwarten wir bei jedem Unterricht? Weil wenn ich sage 10.45 Uhr, das bedeutet, um 10.45 Uhr bist du schon hier, sitzt du bereit und wartest darauf, dass der Unterricht anfängt. Und nicht um 10.45 Uhr kommst du in die Moschee rein und betest noch zwei Raka und setzt dich hin. Also das muss ganz klar sein, weil die Zahl, über die wir uns jetzt einigen werden, das heißt, wir werden uns einigen, zum Beispiel sagen, müssen mindestens 100 da sein am Anfang. Ich sage das, damit die Leute denken, dass viele da sind. Ja? Also wir sagen zum Beispiel, 100 Leute müssen da sein. Dann um 10.45 Uhr, und wir werden diese Sache, liebe Geschwister, inshallah wirklich ernst nehmen. Okay? Wir werden dann um 10.45 Uhr gucken, ob wir 100 Leute zusammen, 100 Leute da sitzen. Und wenn dann, dafür braucht man sicherlich eine Minute, um das zu zählen. Also wenn dann um 10:46 Uhr nicht die 100 Leute da sind, dann wird der Unterricht ausfallen. Okay, dann wird der Unterricht einfach ausfallen. Weil dann machen wir den Unterricht dann die nächste Woche oder wann auch immer. Ja? Weil die Unterrichtsvorbereitung erfordert sehr viel Mühe. Und ich sehe nicht ein, dass wir Unterricht machen und dann, wie gesagt, eine Person da sitzt. Und das lohnt sich für mich persönlich nicht. Dann investiere ich persönlich meine Zeit lieber in was ganz anderes. Sage ich ganz ehrlich. Ja? Dass wir uns da ganz klar also absprechen. In der letzten Zeit haben wir das nicht so ernst genommen. Aber wir werden das jetzt ernster nehmen, weil wir können auch andere Themen behandeln, die nicht so intensiv sind. Das ist eine Frage von euch. Wenn ihr diesen Unterricht beiwohnen wollt, dann erwarte ich natürlich auch, dass man dann anwesend ist und lernt. Wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, wenn jemand sagt, ich bin nicht so weit, dass ich aufschreibe und so, ist kein Problem. Aber dann melde dich nicht unter die Personen, die sagen, ich werde regelmäßig da sein. Okay? Und jetzt ist die große Frage natürlich, weil es gibt auch Geschwister, die im Internet also zuhören möchten. Große Frage ist, was ist die Mindestteilnahmezahl? Weil wenn man von 100 Leuten dann 50 nicht da sind, ist es ja auch nicht fair den 50 gegenüber, weil wie wir das mit dem Aufnehmen machen, werden wir noch sehen, inshallah. Ob diese Unterrichte aufgenommen werden oder nicht, das werden wir noch sehen, inshallah. Und wenn sie aufgenommen werden, ob sie im Internet gestellt werden oder nicht, das werden wir sehen. Weil der Effekt davon, der negative Effekt davon ist klar. Und viele Leute sagen, ja, ich werde das dann später nochmal anhören und so. Das alles geschieht nicht. Weil innerhalb von einer Woche hat er genau Zeit an dem Tag, wo Unterricht ist. An der restlichen Zeit hat er meistens keine Zeit, der Bruder oder die Schwester. Und deswegen wollen wir uns da gegenseitig ein bisschen also aufmuntern. Das ist, ja. Deswegen, die Sache ist jetzt Shura. Zwischen uns und euch. Wir haben Geschwister im Internet, wir haben Geschwister, die in der Moschee anwesend sein möchten, aber wie sieht es aus? Was meint ihr dazu? Jetzt dürft ihr euch äußern. Also auch die Geschwister im Internet dürfen jetzt ausnahmsweise schreiben, was sie für einen Vorschlag haben. Sie sollen natürlich reden von der Zahl, die im Internet mindestens anwesend sein soll, und ihr sprecht von der Zahl, die hier anwesend ist. Also noch einmal, die Geschwister nicht die Sache falsch verstehen. Diese Mindestanzahl hat zwei Effekte. Der eine Effekt ist, habe ich gesagt, es geht um für mich persönlich, ob es sich lohnt. Okay? Der zweite Effekt ist, dass wenn mal weniger anwesend sind, dass die Geschwister nicht viel verpassen. Okay? Das sind mindestens zwei Effekte. Und noch ein dritter, dass man pünktlich kommt, natürlich auch. Ja? Das ist auch sehr wichtig. Wird es jetzt entschieden? Ja. Wird jetzt entschieden. Dann würde ich vorschlagen, dass derjenige, wo sich verpflichtet zu kommen, einfach die Hand hochgeben und dann wissen wir, wie wir vorkommen. Weil ich muss für mich entscheiden. Jeder Bruder muss entscheiden, kommt er und hält sich an deine Vorgaben. Und dann, aus dem erkennst du, wie viele mindestens da sind. Du meinst, dass wir gucken, dann, und da kann man sagen, zum Beispiel, wenn sie zum Beispiel sich 100 melden, kann man sagen, wenn 80 da sind, dann kann man immer noch Unterricht machen, so ungefähr zum Beispiel. Ja. Weil es kann ja nicht jeder immer da sein, es ist ja normal, dass man mal fehlt und so. Nur, okay. Tayyip, was haltet ihr von dem Vorschlag des Bruders? Kann man auch machen, aber was soll das sagen? Bitteschön. Du kannst dich gut erinnern, wo wir das erste Mal, es waren 5, die sich verpflichtend gemeldet haben. Ja. Ich war nicht derjenige. Aber ist ja schon egal. Ja. Durch die 5 waren es nicht, also, die immer kamen. Richtig. Ich würde vorschlagen, weniger als 5. Mhm. 3, das ist unabhängig, ob ich das melde oder nicht, okay. Aber weniger Zahl als 5. Tayyip. Okay. Es kann sogar sein, dass wenn wir die Frage gestellt fragen, dass sowieso die Zahl rauskommt. Ja? Deswegen fragen wir mal, wer hat denn regelmäßig vorzukommen? Das ist die erste Frage. Also ohne, schämt euch nicht, Leute. Leute, wirklich schämt euch nicht. Weil ich will lieber, dass sich einer meldet und ich weiß, dieser eine kommt, ja, als dass ich 10 melde und danach kommt niemand. Wirklich schämt euch nicht, wenn ihr sagt, ich weiß nicht, ob ich regelmäßig erscheinen kann. Moment. So, Tayyip. Jetzt hört man wieder, inshallah. Also haben sich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diese 6 Geschwister, haben sie vor, dann auch diese Bedingungen einzuhalten. Das heißt also, pünktlich zu kommen und auch diesen Text mitzubringen und dann auch mitzuschreiben im Unterricht. Ja? Nochmal die Hand hoch. Sind das wirklich alle 6? Ja? Versuchst du ab. Also, das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Ach, ja. Soll ich sagen 5 oder soll ich sagen 6? Jetzt will ich sagen, jetzt will ich 5 und 6. Ich gehe von 5 aus, damit wir der Unterricht soll ja möglich stattfinden. Also immer je weniger, desto besser. Ja. Ich habe jetzt Angst, mich zu melden und danach ein bisschen zu spät zu kommen, weil ich bin jetzt zum Beispiel heute, war der Fall, ich bin von Arbeit sofort nach Hause, dann duschen, dann hergekommen und dann bin ich gerade rechtzeitig noch zu 6 und 46. Da habe ich Angst. Okay, dann deswegen, pass auf. Wir deswegen mir jetzt ja. Der Unterricht ausfallen muss. So, ich weiß nicht, hört man jetzt noch was oder hört man nichts mehr hier? 2. Gibt es schon vielleicht 5 Minuten? Jetzt hört man wieder was hören. Ich weiß nicht, wieso das Mikrofon immer wegspringt, aber es ist übrigens auch eine Sache, ich weiß nicht, wie wir das klären sollen, weil das Problem ist, während ich Unterricht halte, muss ich mich konzentrieren auf mehrere Sachen gleichzeitig. Dazu gehört, das ist schon wieder, es ist lecker. Das Problem ist, ich jetzt zum 4., 5. Mal fällt das weg. Und das Problem ist, ich muss mich auf mehr Sachen gleichzeitig konzentrieren. Das heißt, wie können wir das lösen, vielleicht auf beste Art und Weise, dass ich mich möglichst konzentrieren kann. Jetzt bei den Fragen und so ist es nicht so eine große Sache, ja. Aber beim Unterricht ist es sehr schade, wenn der Gedankengang unterbrochen wird, weil irgendwie das Mikrofon leer ist. Manchmal haben wir ein Mikrofon, dann ist es leer oder das Internet fällt aus. Oder manchmal das Internet ist weg oder der Strom ist leer oder was eben, oder das Licht soll angehen, egal was. Vielleicht gibt es einen Vorschlag, wenn ein Bruder, das ist mein Vorschlag, ein Vorschlag, wenn ein Bruder sich sozusagen bereit erklärt, sich einfach nur während des Unterrichtes beim Computer hinzusetzen. Zum Beispiel, ja. Entweder bringt seinen eigenen Computer mit oder setzt sich beim Computer hin und guckt auf diese 2, 3 Punkte und sobald es was passiert, reagiert er entsprechend darauf. Sodass man, oder kann mir kurz sagen, kurz Pause, dann mache ich kurz Pause und dann geht es dann weiter. Ja. Was meinst du dazu? Ich versuch's. Jazakallah khair. Barakallah fika. Darf ich noch kurz erwähnen? Und nur ganz kurz, wenn der Bruder dann mal nicht da ist, dass dann vielleicht ein anderer Bruder einspringt. Ja? Dass ich mich möglichst, barakallah fika, konzentrieren kann auf den Unterricht. Und weil es manchmal ist es so, dass die Geschwister minutenlang nichts hören im Internet. Mhm. Ja? Oder der Ton kommt nicht an oder was auch immer. Und ich merke das erst später, logischerweise. Ja? Du wolltest noch was dazu sagen. Okay, jetzt ist ziemlich ruhig, aber du musst inshallah Gedanken machen, wenn Unterrichte, Schulunterrichte beginnen. Das ist sehr, sehr, also für mich persönlich, sogar für dich eher störend, wenn da jetzt Kinder, die kommen ja in der Zeit, viele kommen auch später. Die Elfe sind noch welche da, die reinkommen, hier zum Beispiel. Mhm. Und das ist ein Faktor, wo es halt... Das ist richtig, das ist richtig. Ich habe deswegen den Vorschlag gemacht gehabt, dass der Unterricht nachmittags stattfinden soll. Aber der Vorteil ist vormittags zu machen, denke ich, überwiegt, aus dem Grund, weil viele Geschwister von weitem kommen, ihre Kinder manchmal bringen. Und die Frage ist, wie geht man damit um? Deswegen, der Unterricht fängt, die Schule fängt immer so um 10:30 an. Und deswegen habe ich 10:45 gemacht, damit der größte Strom sozusagen schon drin ist. Wir können natürlich auch sagen, machen wir um 11. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn es tatsächlich da Probleme gibt. Wir können das ja ausprobieren. Okay? Oder meinst du, es ist auf jeden Fall besser, dass wir sagen 11 Uhr? Nein, vielleicht eher, dass man mit dem Lehrer spricht. Ja. Wenn er schon früher da ist wegen Kinder, dass er die Kinder in den Augen oder wir oder ich zum Beispiel die Kinder ruhig stellen. طيب. Das wäre sehr gut, dass einfach wir alle uns gegenseitig dabei helfen, okay? Wenn wir merken, dass irgendwo Störungen gibt, zum Beispiel ein Bruder telefoniert laut oder weiß es, die Kinder sind zu laut, dass wenn du halt das machst, wäre sehr schön, dass du einfach von dich aus dann aufstehst, ja, und das einfach machst. Aber der Lehrer soll es auch wissen, dass... Das machen wir inshallah auch. Das machen wir auch inshallah. Und ansonsten, wenn das nicht funktioniert, dann ist eben die Möglichkeit, dass wir einen anderen Raum suchen, aber das wird schwieriger. Oder wir müssen den Unterricht auf eine andere Zeit verlegen, ja? Weil wir brauchen wirklich die Konzentration. Ja. Also, der Vorschlag, dass wir um 11 Uhr anfangen, fand ich sehr gut, könnten wir das machen, dass wir um 11 Uhr den Unterricht starten. Dann hätte ich vielleicht 10 Minuten Zeit, dann müsste ich nicht so hastig nach Hause herkommen, duschen, da hätte ich diese 10 Minuten Freilaufzeit. Das ist für dich persönlich gut. Dass wir um 11 Uhr, dann sind doch die Kinder auch schon da. Ja, aber musst du behalten, das hat der Lehrer gesagt. Väter mit Kindern. Ja, viele Kinder kommen, Eltern mit Kindern. Vorher, weißt du, dann müssen wir dann eine halbe Stunde sozusagen. Achso, fängt es schon um 10 Uhr aus, ja. Machst du ja. Ja. Wie lange geht der Unterricht dann wieder? Wie lange? Wir können das so festlegen. Ich denke, eine Stunde ist realistischer. Das ist jetzt dann zur Mittagspause. Also, wann ist denn Mittagspause? 12 Uhr. Vor dem Mittag noch fertig. Also zur Mittagspause. Dann halten wir uns einfach dran. Dann machen wir, sagen wir, maximal bis 11:45. Und dann hat man noch eine Viertelstunde Zeit, wenn es Fragen gibt oder irgendwas anderes. Ja. Und für Prüfung? Auch inshallah. Wie lange ist die Zeit da? So lange du möchtest. Das ist mir dann egal. Ja, weil wir müssen auch, ich muss auch mit zwei Kindern dann in Pause und so. Ja, gut. Wenn dir eine Viertelstunde reicht, machst du es mit der Viertelstunde. Und wenn nicht, dann nimmst du halt mit oder machst es anders. Okay. Ja. Du wolltest noch was sagen? Ja, wenn die in 5 Klassenzimmer unten im Keller fertig sind. Hast du vergessen. Und auch dann wegen, ich weiß nicht, ob der Empfang im Internet da sein wird. Nein, ich meine, dass dann die Schüler, die hinten in der Bibliothek sind, dass sie dann einfach runtergehen. Achso, wenn es Geschwister gibt im Internet, die Fragen haben, jetzt irgendwelche Fragen haben zum Unterricht und so. Ach, manche haben Fragen gestellt da in der Mitte, aber bitte einfach an die Admin leiten und das kommt dann an mich, weil das auch die Reihenfolge einhalten. Ist nicht fair, wenn ein Bruder vor dem anderen dann rankommt und ich weiß nicht, was einer oben geschrieben hat. Deswegen bitte an die Admin leiten und dann kommt das inshallah zu mir weiter. Ich werde gleich die Fragen anschauen. Bitteschön. Ich habe schon jetzt. Nochmal. Ach so. Ja, aber Roma hat gesagt, es geht nicht. Also, dass die Schüler... Unten meinst du jetzt? Ja, nee, ich meine, dass die Schüler aus der Bibliothek, in der Bibliothek runtergehen. Ach so. In den Keller. Ja. Das wird aus unerhörter Gründen nicht wahrscheinlich funktionieren, weil wir haben zu viele Klassen. Deswegen machen wir unten die Klassen. Ja, weil das Problem ist, wir machen mehr Klassen deswegen. Außerdem, hier ist Unterricht zu machen für die anderen schlecht. Für uns ist es, mehr oder weniger geht es hier. Verstehst du? Deswegen werden wir wohl diesen Raum, ist auch der beste Raum, haben die Lampen zu sagen. Also die Moschee, ich möchte nicht unbedingt in einen anderen Raum gehen, ganz ehrlich gesagt. Die Moschee ist viel angenehmer. Aber was er sagt, der Bruder ebenfalls, ja. Das wird auch ein bisschen strenger jetzt gehandhabt mit den 50-Kindern der Kinder und so. Ne? Das wird auch etwas sein. Also es wird nicht mehr so, dass ich da immer welche dann erst später. Gesagt der Shakib wird es auch abstellen. Wenn einer regellos immer zu spät kommen, das kann was passieren. Ja. Aber so wie manche immer zu spät kommen mit den Kindern. Wird ausgeschlossen. Das ist, ja. Das ist eine ganz normale Sache, Achi. Also wir haben eh zu wenig Kapazitäten und dann diese Störung brauche ich. Hat einer Sohn, der will bringen, dann bringt er bringen. Ja, sag doch rein. Das ist eine sehr sinnvolle Sache, denn gerade wir als Muslime sollen uns an Sachen halten. Wenn wir uns was ausgemacht haben, dann halten wir uns dran. Das ist eine ganz selbstverständliche Sache. Okay. Mal gucken, ob Sie Geschwister geschrieben haben. Also bitte, wie gesagt, das verzeiht, dass manchmal der Ton weg ist, und inshallah machen das ab nächstes Mal. Wenn der Bruder nicht da ist, dann bitte ich, dass jemand, so, dann ernennen wir seinen Vertreter. Sein Vertreter ist Bruder Ibrahim. So, okay? Das ist sein Vertreter. Das heißt, wenn er nicht da ist, dass er einer von euch beiden dann bitte auf die Sache nur achtet hier. Ich stelle das dann alles ein und dann sage ich dir, achte auf das und dann ist die Sache inshallah. Brauchen wir Batterien eigentlich?